السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Verehrte Geschwister im Islam, wir heißen euch herzlich willkommen im Islamischen Kulturzentrum Bremen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen habt. Wir haben heute einen Gast bei uns, der den weiten Weg aus Süddeutschland hier zu uns gemacht hat. Und wir fühlen uns natürlich geehrt und freuen uns auch sehr darauf, dass er uns besucht hat. Und zwar, das ist der Bruder Sheikh Nail bin Radhan. Viele von euch kennen ihn entweder von seinen Paul-Talk-Unterrichte oder von seinen Audio-Vorträgen auf seiner Seite www.drus.de. Oder die meisten deutschsprachigen Geschwister haben ihn durch seine wertvollen Übersetzungen, die er ins deutsche Sprache gemacht hat, also arabische Bücher übersetzt hat ins deutsche Sprache, kennt ihr ihn sicherlich. Wir wollen heute natürlich von ihm was hören und von ihm inshallah wesentlich profitieren. Bevor ich das Wort dem Sheikh gebe, möchte ich gerne euch nochmal darauf hinweisen, dass es auch in der Moschee halt Unterrichte gibt, und zwar jeweils samstags und sonntags für die Schwestern um 15 Uhr immer gibt es Tajwid und Koranunterricht. Das macht eine Schwester für sie, die selber ein Erlaubnis hat, ein Ijaza hat für Tajwid-Unterricht, und sie ist selber Hafiza, also sie kennt Koran auswendig. Gleichzeitig gibt es immer samstags um 17 Uhr Unterricht in deutscher Sprache für die Brüder, und sonntags wird ab kommenden Sonntag inshallah wird Islamunterricht auf Deutsch geben für die Schwestern, auch ab 17 Uhr. Und das werden wir inshallah, die Brüder hier in der Moschee machen, und die Schwestern werden die Unterrichte dann zuhören. Also 17 Uhr wird ab kommende Woche, inshallah kommenden Sonntag, wird auch für die Schwestern hier Unterricht geben, und wir bitten euch, dass ihr dann zahlreich zum Unterrichten erscheint. Unser heutiges Thema wird inshallah handelt sich um Fiqh al-Zawaj, das bedeutet islamische Rechtswissenschaft, was den Heiratsantrag und Heirat und so weiter anbetrifft. Und ich will euch nicht lange aufhalten, denn ich gebe inshallah das Wort an Sheikh Nail. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alles Gute mit Allah dafür, dass er uns zum Muslimen gemacht hat. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass unsere Augen geöffnet hat, nachdem sie blind gewesen waren. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Ohren geöffnet hat, nachdem sie taub gewesen waren. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auf den richtigen Weg geleitet hat. Und genauso wie er uns den Weg zum Islam gezeigt hat, bitten wir ihn auch subhanahu wa ta'ala, dass er uns auf diesem Glauben festigt. Und sollten wir von diesem Weg abkommen, bitten wir ihn darum, dass er unsere Reue annimmt und uns wieder zum rechten Weg leitet und auch uns in diesem Zustand abberuft. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unseren Iman stärkt, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung hinausgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind. Und wir bitten ihn subhanahu wa ta'ala, dass wir aus dieser Sitzung hinausgehen mit nützlichem Wissen, dass wir auf die beste Art und Weise umsetzen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer Sitzung macht, an der oder zu der er subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergibt. Und wir bitten ihn subhanahu wa ta'ala, dass er uns hilft, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, und uns zu vergeben, wenn wir irgendetwas sagen, was der Wahrheit nicht entspricht. Liebe Geschwister, ich freue mich, bei euch zu sein, über Allah subhanahu wa ta'ala die Geschwister belohnen, die diese Veranstaltung haben möglich gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden jetzt einsteigen zum eigentlichen Thema. Wie angekündigt, geht es um Fiqh al-Zawaj. Es geht also um die Heirat aus islamischer Perspektive. Und bei diesem Thema, wir werden uns heute beschränken auf die Periode vor der eigentlichen Heirat. Also gibt es ein paar Phasen, die ein Muslim durchmacht, bevor es zur eigentlichen Heirat kommt. Und es mag sich der eine oder andere die Frage stellen, was der Grund gewesen ist für die Auswahl solch eines Themas. Sicherlich stecken dahinter verschiedene Weisheiten. Allen voran ist es zu zeigen, wie vollkommen unsere Religion ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala nichts von dem ausgelassen, was einem Muslim nützt. Egal, ob es um dieses Leben geht oder ob es um das jenseitige Leben geht. Und wenn wir das von Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte Gesetz vergleichen mit den Gesetzen der Religionen vor uns oder der Himmelsreligionen, die vor uns offenbart waren, beziehungsweise das, was davon noch übrig geblieben ist, oder mit anderen Gesetzen, nach denen Menschen leben, die nicht ihren Ursprung in der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala haben, da erkennen wir sehr deutlich, dass die islamische Religion nichts ausgelassen hat, wodurch du nicht Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen kannst. Und damit will ich sagen, Allah azza wa jal, genauso wie er dir vorgeschrieben hat und vorgesagt hat, wie du dich ihm zu nähern hast, wenn es um Gottesdienste geht, um Ibadat geht, ebenso hat er, Gott sei Dank, uns auch vorgeschrieben, wie wir uns ihm nähern können, wenn es um weltliche, diesseitliche Dinge geht. Warum Gott sei Dank? Weil, liebe Geschwister, hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht auch mitgeteilt, wie wir uns in weltlichen Angelegenheiten zu verhalten haben, dann hätten wir keine Möglichkeit gehabt, ihn auf diese Art und Weise näher zu kommen. Dadurch, dass Allah azza wa jal dir sozusagen gesetzlich gemacht hat, dass du dich ihm näherst, indem du die Moschee mit dem rechten Fuß betrittst, mit dem linken Fuß verlässt, indem du und so weiter und so fort, diese Kleinigkeiten hat er dir dadurch die Möglichkeit gegeben, Belohnungen, Hasanat anzusammeln, Sünden durch gute Taten auszugleichen, beziehungsweise auszuradieren, auszulöschen. Und deswegen gebührt Allah subhanahu wa ta'ala alles Lob. Davon abgesehen, welchen Nutzen darin steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Zusammenleben für uns geregelt hat. Und deswegen, wenn unser einer irgendein Buch aufschlägt über den islamischen Fiqh, islamische Fiqh, liebe Geschwister, nur als für diejenigen, die es nicht wissen, es geht in dieser Wissenschaft um die praktischen Regelungen, die praktischen Handlungen der islamischen Gesetzgebung. Es geht um die Kenntnis der praktischen Handlungen und nicht um die Theorie, wie bei der Aqidah hauptsächlich, allerdings auch nicht nur. Bei Al-Fiqh, wenn man das in irgendein Buch aufschlägt, egal aus welcher Rechtsschule, dann findet man, dass er zweigeteilt ist. Das heißt, es geht entweder um Gottesdienste, es geht entweder um die Beziehung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, oder es geht um zwischenmenschliche Angelegenheiten. Das heißt, zwischen dir und irgendwelchen anderen Geschöpfen. Und dieser zweite Teil ist interessanterweise weitaus größer als der erste Teil. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mehr sozusagen gegeben hinsichtlich unseres Zusammenlebens, als wir eigentlich vielleicht gedacht haben. Warum? Weil er weiß, subhanahu wa ta'ala, dass wir ein geordnetes Zusammenleben brauchen und das nur funktionieren kann, wenn diese Offenbarung göttlicher Natur ist. Eine zweite Weisheit ist, dass wir erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur Regeln offenbart hat, sondern er hat diese Regeln auch verknüpft mit dem Charakter des Menschen. Und das wird sehr deutlich in manchen Themen, die wir uns heute inshallah näher anschauen möchten, dass Allah azza wa jal dem Muslim nicht nur gesagt hat, was seine Rechte und seine Pflichten sind, um einfach nur sozusagen das Ganze rechtlich zu regeln, sondern auch hat er subhanahu wa ta'ala den Aspekt des gütigen Umganges mit dem anderen Menschen nicht außer Acht gelassen. Insofern sind uns manche Dinge erlaubt bzw. verboten worden, oder besser gesagt sind uns manche Dinge verboten worden, weil sie andere Menschen verletzen könnten, was nicht berücksichtigt worden ist, liebe Geschwister, in anderen Gesetzgebungen, außer der Gesetzgebung Allahs subhanahu wa ta'ala. Insofern möchten wir uns heute über die folgenden Punkte unterhalten. Der erste Punkt ist bei einer Heirat, also es geht wie gesagt um den Aspekt vor dem eigentlichen Heiraten an sich. Der erste Aspekt ist das Anschauen der Frau und natürlich auch das umgekehrte Anschauen des Ehemannes, bevor man eine Person heiraten will, dass man sie, ob man sie sehen darf und was damit zusammenhängt. Dann geht es um die Äußerung des Heiratswunsches, wie man das macht, welche Formen es davon gibt, was erlaubt ist und eben was nicht. Dann geht es um den Heiratsantrag an sich, das heißt, wenn man ihn äußert, die sogenannte Khitba, das Anhalten um die Hand der Frau. Und danach geht es, inshallah, darum, wann man eine Frau überhaupt, wann man um ihre Hand halten darf und nicht. Welche Frauenarten um ihre Hand gehalten werden dürfen und welche nicht. Und zu guter Letzt, ganz kurz auch, der Zeitpunkt, an dem man um die Hand einer Frau anhält. Dieses Thema, also wie ihr sehen könnt, ist inshallah eins, das wir Menschen entweder schon durchgemacht haben, viele von uns, oder wir inshallah noch durchnehmen werden. Und so sehen wir, dass Allah Azza wa Jal uns die Möglichkeit gegeben hat, auch in weltlichen Angelegenheiten der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu folgen und um sozusagen unsere Hasana zu vermehren. Zunächst einmal beginnen mit der Reihenfolge, mit dem Anschauen. Gemeint ist also, dass man seinen Ehepartner gesehen hat, bevor man ihn heiratet. Das ist eine Angelegenheit, liebe Geschwister, die vielleicht für uns heutzutage in bestimmten Gesellschaften mehr als selbstverständlich ist, aber nicht unbedingt in jeder Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit ist. Und darin steckt aber natürlich viel Gutes. In der Tatsache, dass man weiß, wie der Ehepartner aussieht, das ist keine dringende Sache. Das ist keine Voraussetzung dafür, dass man jemanden heiratet, dass man weiß, wie er aussieht. Ja, weil viele Menschen haben geheiratet und heiraten immer noch, ohne gewusst zu haben, wie diese Person aussieht. Aber diese Sache, darin steckt viel Gutes. Und das ist die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Allerdings gibt es ein paar Rahmenbedingungen diesbezüglich. Zunächst einmal, das Urteil über dieses Sehen des Ehepartners, sagen die Ulama, ist eine Sunna. Es ist eine Sunna, das heißt, es ist eine Tat, für die man belohnt wird, wenn man sie begeht, und man wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn man sie unterlässt. Man wird dafür also nicht getadelt. Der Beweis dafür liegt sowohl im Koran, sowohl in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als auch in der Übereinkunft der Ulama. Sowohl Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, als auch Imam al-Nawawi und andere, sie alle sagen, dass unter Übereinkunft der Gelehrten das eine erlaubte Sache ist. Und wie gesagt, das zeigt sich in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Schauen wir uns dazu 1, 2 oder 3 Hadithe des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam an. Der erste Hadith ist von Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu ta'ala an. Al-Mughira ibn Shu'ba, er sagte: Khatabtum ra'atan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Ich habe zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam um die Hand einer Frau angehalten. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte dann: Hast du sie dir angeschaut? فقلت لا. Ich sagte nein. فقال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. Das heißt, er sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم: Hast du sie angeschaut? Er sagte nein. Daraufhin sagte er: Schau dir sie an, denn dann wird es eher zwischen euch beiden harmonieren. Das ist der eine Hadith, wo sich das bestätigt, was ich vorhin eben gesagt habe, dass es keine Selbstverständlichkeit war, unbedingt, dass man seinen Ehepartner unbedingt gesehen haben muss. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Ehe deswegen auch nicht annulliert. Aber es zeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu aufgefordert hat und dass es sicherlich eine gute Sache ist. Aber was dabei eben wichtig ist zu berücksichtigen: Die Gesellschaft, in der man lebt, und dass man nicht eine andere Gesellschaft kritisiert für eine Sache, die sie tun, obwohl man das anders gewohnt ist. Egal, ob man in einer Gesellschaft lebt, wo das eine Selbstverständlichkeit ist, oder in einer Gesellschaft lebt, in der es keine Selbstverständlichkeit ist und jeder schaut auf den anderen eben ein bisschen herablassen. Das ist sicherlich keine Angelegenheit, die zu loben ist. Ebenso sagte Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, ich war beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann zu ihm kam und zu ihm sagte, ich habe eine Frau von den Ansar geheiratet. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du dir sie angeschaut? Daraufhin sagte er, nein. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schau dir sie an, denn es gibt da etwas in den Augen der Ansar. Auch hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Person aufgefordert, obwohl er sie schon geheiratet hat, wie der offensichtliche Wortlaut des Hadithes ist, aber auch darin, und darin ist trotzdem ein Nutzen, denn wenn es zu einer Scheidung kommt nach einer Heirat, kommt es natürlich sehr darauf an, also die Regeln, die sich durch eine Scheidung ergeben, durch einen Talaq ergeben, hängen davon ab, ob man zu seiner Frau bereits eingegangen ist oder nicht. Und das zeigt sich an diesem Hadith mehr als deutlich. Ebenso, liebe Geschwister, ich habe gesagt, dieser Beweis zeigt sich in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese beiden Beispiele, die wir gesehen haben, gehören zu seiner Sunna, die auf seine Worte zurückzuführen ist. Aber es gibt auch eine Sunna, die auf seine eigene Tat zurückzuführen ist. Einen nennt man Sunna Qawliya und das zweite, was wir jetzt sehen werden, ist eine Sunna Fi'liya. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal in der Moschee war, kam eine Frau zu ihm, während er mit den anderen Leuten zusammen war. Und diese Frau stellte sich vor den Propheten sallallahu alaihi wasallam hin und sagte, ich möchte mich dir selbst verschenken. Oder ich möchte mich dir schenken. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie genauestens von oben nach unten angeschaut und dann hat er seinen Kopf nach unten gesenkt. Als sie bemerkte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts dazu zu sagen hatte, hat sie sich hier hingesetzt. Daraufhin stand ein anderer Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf und sagte, O Gesandter Allahs, wenn du kein Interesse an mir hast, dann gib sie mir zur Frau. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie an ihn verheiratet. Und in diesem Hadith, darin steckt auch sehr viel Informationen drin, unter anderem natürlich die Bestätigung dessen, was wir zeigen wollten. Und auch natürlich ist das eine spezielle Angelegenheit, die für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt und für sonst niemanden anderen. Ich meine damit die Tatsache, dass eine Frau sich ihm schenkt ohne jegliche Brautgabe und ohne jeglichen Wali. Das sind drei Hadithe, die diese Angelegenheit bestätigen und deswegen auch die Übereinkunft, die von den verschiedenen Ulama übermittelt worden ist. Wenn man sich seine Frau, oder besser gesagt seine zukünftige Frau, anschauen möchte, dann geschieht dies auf eine von zweierlei Art. Entweder dies geschieht mit dem Wissen dieser Frau, oder das geschieht ohne dem Wissen dieser Frau. Das heißt, entweder man sagt ihr darüber Bescheid oder man macht es einfach positiv gesagt hinter ihrem Rücken. Und es ist keine Bedingung nämlich, dass die Frau damit einverstanden ist. Denn das ist ein Recht, das Allah subhanahu wa ta'ala dem Mann gegeben hat, dass er weiß, welche Person er da heiratet. Ob er von seinem Recht Gebrauch macht oder nicht, das ist seine Sache. Aber umgekehrt natürlich auch für die Frau, es gehört zu ihrem Recht, dass sie weiß, wen sie heiratet. Ob sie davon Gebrauch macht oder nicht, ist auch wiederum ihre Sache. Was bedeutet es, die Frau anzuschauen ohne ihrem Wissen, ohne es ihr mitzuteilen? Das bedeutet zum Beispiel, und das ist ein Beispiel, das heißt, es gibt sicherlich auch andere Beispiele dafür, dass man... Und Mann gemeint ist hier der Mann tatsächlich, nicht M-A-N, sondern M-A-N-N, dass der Mann sich zum Beispiel versteckt und beobachtet, wie sie ihr Haus verlässt und wie sie sich in der Öffentlichkeit verhält. Zum Beispiel, wenn die Frau hinausgeht und auf den Markt geht, etwas einkaufen geht, oder wenn sie auf dem Weg nach Hause ist, dass er sie von Weitem beobachtet, ohne dass sie es weiß, um zu wissen, wie sie sich verhält. Darin steckt natürlich viel Gutes. Und das hat auch Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu selbst praktiziert. Darin steckt Gutes, weil wenn man weiß, wenn man diese Frau beobachtet, bevor sie, ohne dass sie es weiß, dann erkennt man, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Man erkennt, wie sie sich verhält in der Öffentlichkeit mit fremden Männern. Schaut sie diese Männer an oder senkt sie ihren Blick? Läuft sie wie eine Frau, die sich schämt, oder läuft sie eher überheblich? Erhebt sie ihre Stimme oder senkt sie ihre Stimme? Ist sie freundlich, ist sie unfreundlich? Sie wird sich nicht besonders hübsch machen, wenn sie nicht weiß, dass es nach ihr schaust. Also du lernst sie tatsächlich kennen, wie sie wirklich ist. Und darin steckt, wie gesagt, diese gute Sache. Und ich brauche nicht jedes Mal sagen, dass solche Sachen natürlich auch für den umgekehrten Fall gelten, also auch für die Frau gelten. Ich denke, das versteht sich inshallah prinzipiell, normalerweise versteht sich das von selbst. Das bedeutet es, wie gesagt, das ohne dem Wissen zu machen. Mit dem Wissen der Frau das zu machen, bedeutet, dass man, wenn man um die Hand der Frau anhält, dass man den entsprechenden Wali, den entsprechenden Vormund der Frau darum bittet, dass es einem die Sache gewährt. Und dann darf man das machen. Man darf dann eben sich hinsetzen mit dieser zukünftigen, inshallah zukünftigen Frau. Allerdings gibt es dafür ein paar Bedingungen. Und zu den Bedingungen gehört, dass man das nicht alleine macht. Das heißt, man darf sich nicht alleine mit dieser Frau treffen. Denn wenn man sich alleine mit einer fremden Frau trifft, dann nennt man das Khalwa. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, immer wenn ein Mann alleine mit einer, Klammer auf, fremden Frau zusammen ist, dann ist der Shaitan der dritte von ihnen beiden. Oder der dritte von dreien. Und um dieser Khalwa aus dem Weg zu gehen, reicht es aus, dass ihr Vater dabei ist oder dass ihre Mutter dabei ist oder dass er seine Schwester mitnimmt. All dies führt dazu, dass die Khalwa sozusagen nicht stattfindet. Denn Khalwa bedeutet eben sprachlich gesehen, dass man alleine ist. Aber religiös gesehen geht es nicht nur um das Alleinsein an sich, räumlich, sondern es geht auch darum, dass man das nicht macht, was man normalerweise machen könnte, wenn man alleine gewesen ist. Weil manche Leute denken, wenn ich mich dann mit dieser fremden, zukünftigen Frau in der Stadt treffe, dann ist ja keine Khalwa. Aber jeder weiß, dass kein Mensch sich darum kümmern würde, gerade hier in Deutschland, wenn man in die Stadt gehen würde. Keiner würde sich dafür interessieren, was ein Mann mit einer Frau dort macht, auch wenn es nicht seine Frau ist. Deswegen ist diese Sache nicht deswegen erlaubt, dass man sich dann in der Stadt trifft. Und deswegen manche Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten, die überschreiten die Grenzen Allahs und sie sagen, man muss ja die Frau erstmal richtig kennenlernen. Und sie reden ohne Wissen und sie übergehen einfach die Gesetze Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das Ergebnis davon ist natürlich offensichtlich und diese Sache muss man natürlich aus dem Weg gehen. Deswegen, die Tatsache, dass man eine Frau sehen darf, bevor man sie heiratet, heißt nicht, dass man deswegen mit ihr ausgehen darf und auch nicht, dass man deswegen mit ihr alleine sein darf. Die letzte Frage in diesem Zusammenhang ist, was darf man von dieser Frau sehen? Denn die Frau normalerweise trägt ihren Hijab logischerweise und die meisten Ulama haben gesagt, dass man sehen darf ihr Gesicht und ihre beiden Hände. Ihr Gesicht und ihre beiden Hände bei diesem Kennenlernen sozusagen oder bei diesem Sehen, um zu wissen, wen man da heiratet. Und der Grund ist dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala grundsätzlich verboten hat, dass man irgendetwas von der Frau sich anschaut. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, sprich zu den Gläubigen, Surat An-Nur, sprich zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke senken. Insofern darf man von einer Frau sich gar nichts anschauen, betrachten, sondern nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala in Ausnahmefällen erlaubt hat. Und das ist, wie gesagt, ein, natürlich gemeint sind die fremden Frauen, gemeint und bei dieser Ruhya, bei diesem Sehen der Frau, eben das Gesicht und die Hände. Warum nur diese beiden Sachen? Weil diese beiden Sachen vollkommen ausreichen, um sich ein Bild über diese Frau zu machen. Das heißt also, wenn man das Gesicht gesehen hat, dann weiß man, wer diese Person ist, darüber gibt es keine Diskussion. Und die Hände haben die Gelehrten gesagt, davon ebenfalls, weil man dadurch mehr weiß über ihre Haut, ihre Beschaffenheit ihrer Haut. Und dann kann man sich sozusagen den Rest denken, wie die Rest der Haut aussehen wird. Und deswegen haben die Gelehrten diese beiden Dinge erlaubt. Und das ist, wie gesagt, der Teil, den man in diesem Fall sehen darf. So viel zu dem, was man sehen darf und was man nicht sehen darf. Danach geht es über, liebe Geschwister, zum Heiratswunsch, zur Äußerung des Heiratswunsches. Wenn man den Wunsch hat zu heiraten und diesen Ausdruck mitteilen möchte, dem gesetzlich Verantwortlichen der Ehe, dieser zukünftigen Frau mitteilen möchte, dann geschieht dies auf eine von zwei Arten. Entweder man macht eine eindeutige Aussage oder man macht eine mehrdeutige Aussage. Diese Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil wir nachher sehen werden, inshallah, welche Arten von Frauen man heiraten, mit welchen Arten von Frauen man Heiratsanträge machen darf und welche Arten und welche nicht. Und diejenigen Frauen, denen man einen Heiratsantrag machen darf, manche von ihnen darf man den Heiratsantrag nur machen, einen mehrdeutigen machen, und manchen darf man sowohl einen mehrdeutigen als auch einen eindeutigen machen. Das ist der Sinn dieser Einteilung. Ja? Das heißt also, entweder man macht eine eindeutige Aussage. Eindeutig bedeutet, dass man einen Wortlaut verwendet, unter dem man nichts anderes verstehen kann, als dass man die Hand dieser Frau anhalten möchte. Indem du zum Beispiel zu ihrem Vormund sagst, ich möchte deine Tochter so und so heiraten. Mehrdeutig bedeutet, dass du eine Anspielung machst, dass du eine Andeutung machst, dass du sagst zu dem zukünftigen zum Beispiel, angenommen sie ist verwitwet, und du sagst zu ihr, mach dir keine Sorgen, du wirst schon inshallah sehr bald wieder einen Ehemann haben. Oder zum Beispiel eine Frau wie du, Schlange stehen. Du brauchst dir keine Sorgen, wir wissen schon nicht sehr lange alleine bleiben. Und solche Anspielungen darf man in bestimmten Fällen machen, bei bestimmten Frauensorten. Und welche natürlich werden wir dann inshallah sehen. Wie gesagt, das ist gemeint mit eindeutig und gemeint mit mehrdeutig. Und in der Realität ist es auch oft so, dass nicht du selbst, weil manche Männer sind ein bisschen Angsthasen, deswegen werden sie öfter nicht selbst derjenige sein, der anklopft, sondern sie schicken jemanden, der ihn vertritt. Einen sogenannten Wakil. Das heißt, es ist sozusagen dein Bevollmächtigter. Und grundsätzlich gilt, das, was der Bevollmächtigte im Rahmen seiner Vollmacht macht, gilt, als hättest du es gemacht. Insofern darf man auch jemanden anderes schicken, der diese Sache macht. Und es wird erzählt eben, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, auch solche Anspielungen gemacht hat. Und vielleicht ist eine Art Anspielung gewesen, damals als Salama radiallahu ta'ala anha ihren Ehemann verloren hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr einen Dua beigebracht. Und bei diesem Dua heißt es unter anderem, O Allah, sinngemäß tausche das, was mir passiert ist, durch etwas aus, was besser ist. Oder gib mir statt, gemeint dem Zusammenhang, weil ihr Ehemann verloren, weil ihr Ehemann verstorben ist, gib mir einen Ehemann, der sozusagen besser ist als den, den ich vorher gehabt habe. Und ihr wisst die Geschichte, sie hat dann sich gefragt, welcher Ehemann wird wohl besser sein als Abu Salama? Und dann sagt sie, daraufhin hat mir Allah subhanahu wa ta'ala den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam als Ehemann gegeben. Und auch hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Anspielung einmal gemacht, in dem Sinne, dass er gesagt hat, dass er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Insofern, die Anspielung, die man macht, kann sein, entweder man sagt etwas Gutes aus über die Person, die man heiraten möchte, oder man sagt etwas Gutes aus über sich selbst. Und das ist das, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist. Er hat gesagt, ich bin der Gesandte Allahs, das Edelste seiner Geschöpfe. Und das ist selbstverständlich der Fall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Segen und Heil und Barmherzigkeit schenken. Amin. Das ist gemeint mit eindeutig und mehrdeutig. Jetzt kommen wir zum dritten Teil, zur der Khitbah. Khitbah nicht zu verwechseln mit dem Wort Khutbah. Khitbah bedeutet, also Khitbah ist ja die Predigt, ja, aber die Khitbah, damit ist gemeint dieser Heiratsantrag. Damit ist der gemeinte Heiratsantrag, den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surat al-Baqarah ausdrücklich erwähnt. Dieser Heiratsantrag, dieser Khitbah, das Urteil darüber ist ebenfalls eine Sunna, gemäß der meisten Ulema. Das heißt, es muss nicht unbedingt stattfinden. Es muss also auch nicht unbedingt stattfinden nach der Art, wie es überliefert worden ist. Aber wie gesagt, wenn eine Person so etwas macht, auf die Art, wie es überliefert worden ist, dann wird er belohnt zusätzlich dafür, dass er diesen Schritt gemacht hat, weil er für die Nachahmung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelobt, belohnt werden wird. Dieser Wortlaut, oder Entschuldigung, dieser Khitbah hat einen bestimmten Wortlaut. Das heißt, wenn du als zukünftiger Ehemann zur Familie der zukünftigen Ehefrau gehst und ihren gesetzlichen Vertreter ansprichst und um die Hand seiner Frau halten möchtest, dann geschieht dies auf eine bestimmte Art und Weise, indem man ein paar Worte, die überliefert worden sind, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt. Und zwar hat uns Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu überliefert, dass diese sogenannte Khitbatun Nikah, das ist mehr oder weniger die gleiche, oder es ist die gleiche wie die Khutbatul Haja. Khutbatun Nikah oder Khitbatun Nikah wie die Khutbatul Haja. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass öfter der Prediger mit den Worten beginnt, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina und so weiter. Und das ist die sogenannte Khutba, die ist die sogenannte Eröffnungsrede. Und diese Eröffnungsrede ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Man macht sie nicht jedes Mal und man eröffnet damit auch nicht jedes Buch, das man schreibt, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat manchmal das gesagt und manchmal hat er auch andere Worte gefunden, wie Allah subhanahu wa ta'ala gelobt hat. Und Abwechslung ist immer gut, damit die Zuhörer nicht einschlafen. Und der Abdullah bin Mas'ud berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi wa na'udhu bihi min shururi anfusina man yahdillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Das ist ein Wortlaut, der überliefert worden ist, und wenn man irgendeinen anderen verwendet, ist es sicherlich auch in Ordnung. Und darin, das heißt also übersetzt, heißt es sinngemäß: Alles Lob gebührt Allah. Wir loben ihn, wir bitten ihn um Vergebung und wir suchen bei ihm Zuflucht vor dem Übel unserer eigenen Seelen. Wen Allah recht leitet, der ist recht geleitet. Und für den wirst du niemanden finden, der ihn in die Irre leiten kann. Und wen Allah irre leitet, der ist in die Irre geleitet. Und du wirst niemanden finden, der ihn recht leiten kann. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Daraufhin sagte Abdullah ibn Mas'ud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam drei Ayat aus dem Koran al-Karim vorgelesen hat. Die erste Ayah hat er begonnen in dieser Überlieferung mit Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha, Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Auch wenn es im Koran al-Karim beginnt mit Ya ayyuha an-nas, und so heißt es in dieser Überlieferung Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha. Das ist die erste Ayah aus Surat An-Nisa, wo es heißt, O ihr Koran, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einem einzigen Wesen, und aus diesem Wesen hat er seine Gattin erschaffen, und aus ihnen beiden hat er viele Männer und Frauen hervorkommen lassen, und fürchtet euren Herrn, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande, wahrlich Allah ist Wächter über euch. Das ist die erste Ayah. Die zweite Ayah hat er gelesen, Ya ayyuha alladhina amanu, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. O ihr glaubt, fürchtet Allah, so wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslim. Das ist die Aya aus Surat Al-Imran, irgendwo in der Mitte. Und die zweite und die dritte Aya ist am Ende von Surat Al-Ahzab. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht gefestigte Worte. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dann wird er dafür sorgen, dass eure Sünden vergeben, dass eure Taten rechtschaffen sind und eure Sünden vergeben. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat fürwahr einen gewaltigen Sieg errungen. Und das zeigt auch sehr schön, liebe Geschwister, wieder den Zusammenhang zwischen diesem Leben und dem nächsten Leben, und dass dass die Scharia keinen Unterschied macht. Denn wir leben diesem Leben als Vorbereitung auf das, was uns im nächsten Leben erwartet. Und dieses Leben ist nichts anderes als ein Saatfeld, in das man sät, und im Jenseits wird man seine Ernte ernten. Das ist die sogenannte Khutba oder Khutbatul Haja, diese Eröffnungsrede. Und danach äußert man als Brautwerber, das ist derjenige, der heiraten will, seinen Wunsch zu heiraten, und sagt logischerweise dann eindeutige Worte, denn wenn man schon so weit gekommen ist, dann sollte man schon sich auch sicher sein. Das heißt, dann sagt man seinen Wunsch, und der Wali, der Vormund der Frau, der gesetzliche Vertreter, der wiederholt diese Worte nicht, und diese Khutba wird gehalten von demjenigen, der Brautwerber, der diese Sache macht, wie eben Qudama rahimahullah und andere gesagt haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt lautet: Wann darf man um die Hand einer Frau halten und wann darf man nicht um die Hand einer Frau halten? Die Frauen sind von unterschiedlicher Art hinsichtlich der Hinsicht, was für eine Beziehung sie haben. Ob sie überhaupt eine Beziehung haben, eine Heiratsbeziehung haben mit einem Mann, oder ob diese Beziehung aufgelöst ist, oder ob diese Beziehung gerade aufgelöst wird. Insofern gibt es Frauen, denen man, jetzt kommen wir zu dem Punkt mit dem eindeutigen und mehrdeutigen Heiratsantrag, es gibt Frauen, denen man einen eindeutigen Heiratsantrag machen darf, und Frauen, denen man nur, natürlich wenn man eindeutig darf, darf man auch mehrdeutig. Okay? Dann gibt es aber auch Frauen, denen man keinen eindeutigen Heiratsantrag machen darf, sondern nur einen mehrdeutigen. Und es gibt Frauen, denen man weder einen eindeutigen Heiratsantrag machen darf, noch einen mehrdeutigen. Und schauen wir uns die erste Art von Frauen an, und inshallah erhebe ich dadurch Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir wollen alle Frauensorten abdecken. Die erste Frauenart ist diejenige, die bereits verheiratet ist. Eine Frau, die bereits verheiratet ist. Niemand darf ihr einen Heiratsantrag machen. Weder eindeutig noch mehrdeutig. Das ist haram, weil diese Frau mit einem Menschen schon verheiratet ist und dies ein Unheilstiften auf Erden ist. Es gibt dabei eine Ausnahme. Diese Ausnahme ist aber sicherlich sehr einfach nachzuvollziehen. Und das führt uns zur zweiten Art von Frauen. Aber bevor ich die zweite Art von Frauen nenne, muss ich eine kurze Einführung machen über diese Sache mit der Scheidung. Ihr wisst, es gibt verschiedene Arten, wie sich ein Mann von einer Frau trennt. Entweder man trennt sich, indem man sich voneinander scheidet. Und diese Art von Trennung ist wiederum zweigeteilt. Entweder sie geht vom Mann aus oder sie geht von der Frau aus. Wenn der Mann die Scheidung beantragt, dann, oder besser gesagt, die Scheidung ausspricht, dann macht er den sogenannten Talaq. Das ist das, was in seiner Hand ist. Wenn die Frau diejenige ist, die nach der Scheidung verlangt, dann kann sie keinen Talaq machen, sondern dann verlangt sie nach den sogenannten Khul'. Das heißt also einfach nur salopp ausgedrückt, ohne jetzt darauf näher einzugehen, sie will aus diesem Vertrag auf bestimmte Art und Weise aussteigen. Und beides ist nach bestimmten Bedingungen ein Recht eines jeden Ehepartners. Das ist die erste Art. Das heißt, man scheidet sich auf die eine Art, entweder durch Talaq oder durch Khul'. Oder man trennt sich, indem einer von beiden stirbt. Okay? Das sind die zwei wesentlichen Arten, wodurch ein Vertrag aufgelöst wird. Es gibt natürlich noch die Art, dass man einen Vertrag eingegangen ist und dieser Vertrag hat sich herausgestellt, dass er gar kein gültiger Vertrag ist, aber das interessiert nicht. Interessiert ist ein ordentlicher, aufgesetzter Vertrag. Entweder man trennt sich durch diese Art oder durch diese Art und die erste Art ist zweigeteilt, wie wir gerade eben gesagt haben. Warum ist das wichtig zu wissen? Weil, bleiben wir bei der allerersten Art. Wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, das heißt sozusagen ihr gegenüber den Talaq spricht, dann beginnt eine sogenannte Idda. Okay? Dann beginnt eine sogenannte Wartezeit. Aber ich möchte aber jetzt den Begriff Idda verwenden. Es beginnt eine, das heißt also, was heißt Idda? Salopp gesagt, es bedeutet eine Frist, in der unter anderem die Frau nicht heiraten darf. Okay? Es beginnt eine Frist, in der oder während der die Frau nicht heiraten darf. Aber diese Frist ist für uns wichtig, denn wir reden ja davon, wann darf man einen eindeutigen Heiratsantrag machen und wann darf man das nicht machen, nur einen mehrdeutigen machen. Wenn ein Mann seine Frau ein erstes Mal scheidet, das heißt zum ersten Mal ihr gegenüber den Talaq ausspricht, dann beginnt die genannte Idda. Aber diese Idda ist eine andere, als wenn man sich von ihr trennt, dadurch, dass man gestorben ist. Es ist beides eine Idda, beides eine Wartezeit, in der die Frau nicht heiraten darf. Aber es ist eine andere Frist und damit sind andere Regeln verknüpft. Okay? Deswegen reden wir jetzt nur von dem ersten Fall. Ein Mann trennt sich von seiner Frau durch den Talaq zum ersten Mal oder zum zweiten Mal. Diese Art von Talaq, auf Arabisch nennt man Talqa Raj'iyya. Das heißt, es ist eine widerrufliche Scheidung. So. Das ist die zweite Art von Frau. Diese Einführung, weil wir wollten diese zweite Art von Frauen haben. Das heißt, eine Frau, die erste war die Verheiratete. Die zweite ist diese Art von Frau, die zu der ihr Mann einmal oder zweimal zum zweiten Mal schon den Talaq gesprochen hat. Das nennt man widerrufliche Scheidung, weil der Mann innerhalb dieser Frist das Recht hat, jederzeit die Frau wieder zu sich zurückzunehmen. Diese Art von Frau, diese Art von geschiedener Frau, sie ist eigentlich auch verheiratet. Also das ist eigentlich das Gleiche wie der erste Fall. Also wenn könnte nämlich jemand kritisieren und sagen, das ist doch das Gleiche, warum splitten wir das auf? Wir splitten das auf aus zwei Gründen. Aus dem ersten Grund, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht darüber, ob die Frau, der man das erste oder zweite Mal Talak gegeben hat, ob sie als Ehefrau bezeichnet wird. Das ist der erste Grund. Deswegen wird er auch explizit. Und richtiger ist, dass sie tatsächlich als Ehefrau gehen, denn Allah Azza sagte, وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Allah subhanahu wa sagte, und ihre Ehemänner haben größeres Anrecht, währenddessen sie wieder zurückzunehmen, wenn sie Versöhnung wollen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Männer dieser Frauen als Ehemänner bezeichnet. Und deswegen gilt diese Frau als rechtmäßige Ehefrau des Mannes noch. Das ist wie gesagt, der zweite Grund, warum wir das aufgesplitten haben in verheiratete Frauen und diese Frau Raj'iyah, weil der Ehemann in dieser Phase der Frau einen Heiratsantrag machen darf. Also wenn wir davon ausgehen, nach manchen Ulama, dass sie nicht als rechtmäßige Ehefrau gilt, dann dürfen wir sagen, dann darf der Mann dieser Frau einen mehrdeutigen Antrag machen und auch einen eindeutigen Antrag machen. Das heißt, er darf ihr sagen, ich werde dich wieder zurücknehmen oder ich werde dich noch ein weiteres Mal heiraten oder wie auch immer. Aber wie das, genau das ist nicht unser Thema jetzt. Es geht darum, dass diese Frau, kein Mensch darf, niemand darf, weder eine eindeutige noch eine mehrdeutige Andeutung machen an eine Frau, zu der ihr rechtmäßiger Ehemann den Talak ein- oder zweimal gegeben hat. Also niemand darf zum Beispiel berechtigt, niemand darf zu dieser Frau hingehen und sagen, hab Geduld, inshallah, du wirst sehr schnell einen neuen Ehemann finden. Das ist absolut verboten und das führt zu Zwietracht und führt zu Unruhe und führt zu Hass und Unzufriedenheit und zu Streit. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla diese Sache verboten. Und hier zeigt sich wieder deutlich, dass die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung, weil solche Details man in anderen Gesetzgebungen nicht findet. Das heißt, es ist das Problem. Da hat in manchen Gesetzgebungen, Gott bewahre, wird nicht einmal Ehebruch, wird nicht mal dafür zur Rechenschaft gezogen. Obwohl das eine Sache ist, die Gesellschaft zerstört. Und trotzdem, der Islam, Alhamdulillah, hat alles Mögliche berücksichtigt. Gott sei Dank, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Die dritte Art von Frau, der man weder einen eindeutigen noch einen mehrdeutigen Antrag machen darf, ist diejenige Frau, die man zum dritten Mal geschieden hat. Diejenige Frau, Entschuldigung, wir sind jetzt zur zweiten Kategorie übergegangen, das ist diejenige Frau, der man einen mehrdeutigen Antrag machen darf. Das heißt, noch einmal, eine Frau, die zum dritten Mal von ihrem Ehemann geschieden worden ist, dieser Talaq nennt man auf Arabisch Bainuna Kubra. Das heißt, große Trennung oder wie auch man das übersetzen möchte. Ja? Das heißt, es geht darum, dass ein Mann seine Möglichkeiten alle ausgenutzt hat. Er hat von Allah subhanahu wa ta'ala das Recht auf widerrufliche Scheidung gegeben, aber er wird dafür, er hat das Recht auf widerrufliche Scheidung gegeben und er hat diese Möglichkeiten alle aufgebraucht und beim dritten Mal hat er, wir wissen, nicht mehr die Möglichkeit, diese Ehefrau wieder zurückzunehmen. Und wenn er sowieso nicht mehr die Möglichkeit hat, sie zurückzunehmen, warum sollte es dann verboten sein für die Frau, sich um eine neue Heirat zu kümmern? Weil der erste Ehemann wird sie nie wieder zu sich zurücknehmen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Fall erlaubt, dass man einen mehrdeutigen Heiratsantrag macht, eine Anspielung macht, aber keinen eindeutigen Heiratsantrag macht, bis ihre Wartezeit ausgelaufen ist oder abgelaufen ist. Jetzt kommen wir, das war die dritte Art von Frauen. Die vierte Art von Frauen sind diejenigen Arten von Frauen, durch die man sich oder von denen man sich endgültig geschieden hat, allerdings nicht unwiderruflich. Entschuldigung, allerdings hat man theoretisch noch einmal die Möglichkeit, sie neu zu heiraten. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Frau sich durch Khul' von ihrem Ehemann trennt, das heißt, sie kauft sich von ihrem, aus diesem Ehevertrag raus, indem sie sich mit dem Ehemann zum Beispiel einigt. Sie sagt zu dem Ehemann, wie im Hadith von Fatima, Tochter von Qais, radiallahu ta'ala anha, sie sagt zu ihrem Ehemann, dass sie sich von ihm trennen möchte. Und er ist damit einverstanden. Und sie sagt, ich gebe dir dafür auch meinen Mahr zurück. Meine Brautgabe, die ich bekommen habe von dir, möchte ich bitte wieder zurückhaben. Und daraufhin nimmt der Ehemann diese Brautgabe wieder zu sich und sagt zu ihr zum Beispiel Khala'tuki, das heißt so viel wie ich lasse dich eben durch den Khul' frei. Wenn er das dann gesagt hat, in diesem Moment ist sie von ihm geschieden und er hat auch kein Zurück mehr. Gibt nicht die Möglichkeit für ihn, diese Frau wieder zurückzunehmen. Sondern wenn er sie nochmal heiraten will, kann er sie nochmal heiraten. Ja? Insofern er seine Möglichkeiten nicht ausgeschöpft hat. Aber er kann nicht zum Beispiel sagen, ich möchte dich innerhalb der Wartezeit, dass er zu der Frau sagt, ich möchte dich wieder zurückgehen. Das geht nicht. Denn das ist der Sinn des Ganzen ist ja, dass die Frau sich sozusagen freikauft und dieses Recht bekommt. Und wenn du dem Mann dann noch die Möglichkeit geben würdest, sie zurückzunehmen, dann wäre es ja wieder Talaq. Und das ist ja, soll sich ja gerade vom Talaq unterscheiden. In diesem Fall, liebe Geschwister, darf man dieser Frau einen mehrdeutigen Antrag machen. Was soll ich das sagen? Der Bruder hat mir nur gesagt, dass die Fragen, wenn es Fragen geben sollte, machen wir die Nacht im Salah. Inshallah. Falls ich überhaupt so viel zu reden habe. Ich bin nämlich viel schneller vorangekommen, als ich dachte. Insofern, wenn es auch für die Geschwister im Internet Fragen gibt, dann nach dem Salah, inshallah. Also waren wir jetzt gerade dabei, dass bei dieser Sache mit dem Khul', wenn das stattgefunden hat, dann diese Frau, von der du weißt, dass sie eine Wartezeit jetzt eingeht nach dem Khul', der darf man einen mehrdeutigen Antrag machen, weil sie gilt nicht mehr als Ehefrau dieses Mannes. Durch den Khul' ist sie von ihm getrennt. Ja? Endgültig, das heißt, es gibt keine Wartezeit mehr. Für Wartezeit, in der man zueinander, in der der Mann sie zurücknehmen darf. Wartezeit gibt es für sie, dass sie nicht gleich nochmal weiter heiratet. Die fünfte Möglichkeit von Frauen ist die Verwitwete. Das heißt, eine Frau verliert ihren Ehemann, dadurch beginnt für sie ebenfalls eine Idda, eine Wartezeit, und dieser Art von Frau darf man einen mehrdeutigen Antrag machen, allerdings keinen eindeutigen Antrag machen. Und dazu lesen wir eine Aya aus dem Edenen Koran, in der Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesagt hat. Also ich lese gleich die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht. Der Kontext der Aya geht um Frauen, die verwitwet sind. Okay? Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt. Allah weiß, dass ihr an sie denken werdet. Aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. wisset, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist, so seht euch vor ihm vor und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Das ist die Ayah 235 aus Surat Al-Baqarah. Ein kleiner Hinweis, nur dass man manche Leute das nicht verstehen, damit die Leute sich falsch verstehen. Der Übersetzung heißt es, aber trefft nicht eine heimlich, trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Damit ist nicht gemeint, dass man sich mit ihr heimlich treffen darf. Weil diese Aussage, außer ihr sagt geziemende Worte, nennt man auf Arabisch Istithna Munqati'. Das heißt also, diese Ausnahme hat inhaltlich nichts zu tun mit dem, was vorher stand. Ja? Das ist eine sprachliche Angelegenheit, die sich im Koran al-Karim als mehr als einer Stelle befindet. Und deswegen ist vielleicht die Frage, ob man das vielleicht anders übersetzen könnte. Allahu a'lam. Tayyib. Das war die fünfte Art von Frau. Die Frau, die verwitwet ist. Dieser Frau darf man, wie gesagt, wie Allah klar im deutschen Koran gesagt hat, einen indirekten Antrag machen. Die sechste Art, oder die sechste, besser gesagt, Situation, die haben wir schon, die haben wir nicht erwähnt, aber dies hätten wir vielleicht vorher schon erwähnen sollen. Und zwar geht es nochmal um den Khulu'. Und zwar, wenn eine Frau sich von ihrem Mann getrennt hat durch Khulu', dann dürfen die anderen mehrdeutige Anspielungen machen, also mehrdeutige Aussagen treffen. Aber der Ehemann, der ehemalige Ehemann, der Ex-Ehemann, der darf eindeutige Aussagen machen. Okay? Weil darin gibt es auch keine Gefahr, kein Problem. Ja? Weil die Beziehung, die kaputt gegangen ist, es ist im Interesse der Muslime, dass diese Beziehung wieder zusammenkommt. Ja? Insofern, der Ehemann, von der sich seine Frau durch Khul' getrennt hat, er darf ihr eindeutige Aussagen machen, dass er sie nochmal heiraten wird. Na, und so sind wir, inshallah, haben wir über alle Arten von Frauen gesprochen, inshallah ta'ala. Da kann man mich hören. Möge Allah euch belohnen für eure Geduld. Wir kommen zum letzten Punkt für heute, inshallah ta'ala. Und zwar geht es darum, dass manche Frauen, man darf sie zwar prinzipiell heiraten, aber dein Bruder ist dieser Frau zuvorgekommen. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: La yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi. Das heißt, niemand darf um die Hand einer Frau anhalten, um der schon sein Bruder angehalten hat. Und hier sehen wir auch sehr schön, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die islamische Religion die Gefühle der Mitmenschen berücksichtigt. Und dass es nicht eine Sache ist von man darf oder nicht darf, sondern man muss auch berücksichtigen, ob man dadurch etwas macht, was noch viel schlimmer ist. Man will zwar etwas Gutes erreichen, aber du verletzt deinen Bruder. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache verboten. Wir müssen aber da ein paar Fälle voneinander trennen. Nicht jede Frau, um deren Hand angehalten worden ist, ist es verboten, dass man sie auch um ihre Hand anhält. Der erste Fall ist, dass jemand um eine Frau ihre Hand angehalten hat. Das heißt, er hat den eindeutigen Wunsch geäußert gegenüber ihrer Familie, dass er sie heiraten möchte. In diesem Moment gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der erste Fall ist, dass die Familie diesen Wunsch erwidert. Das heißt, die Familie sagt, okay, für unsere Seite gibt es auch Interesse. Mit anderen Worten, die Verhandlungen können beginnen. Es gibt Interesse. Grundsätzlich gibt es Interesse. In diesem Fall ist es unter Übereinkunft der Ulama verboten, dass irgendein anderer Mann um ihre Hand wissentlich anhält. Warum wissentlich? Denn es kann sein, dass man das getan hat, ohne davon Bescheid zu wissen. Und Allah wird uns nicht zur Rechenschaft ziehen für etwas, was wir versehentlich gemacht haben. Der zweite Fall ist, dass um ihre Hand gehalten worden ist, aber die Familie hat abgelehnt. Die Familie hat diesen Antrag abgelehnt und gesagt, nein, wir haben kein Interesse, unserer Tochter an dich zu verheiraten. In diesem Fall ebenfalls ist es unter Übereinkunft der Ulama erlaubt, dass man um ihre Hand anhält. Weil die Sache ist für den ersten vorbei. Das heißt also, dieser Heiratsantrag, der ist sozusagen aufgelöst worden. Spielt keine Rolle mehr. Der dritte Fall ist, dass der Antrag gestellt worden ist, es aber noch keine eindeutige Reaktion gibt. Hören Adhan, nach dem Adhan machen wir inshallah diesen Teil zu Ende. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alles gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen, uns Ikhlas geben, sowohl in unseren Worten als auch in unseren Taten, als auch an dem, was wir denken und meinen und beabsichtigen. Wir waren dabei stehen geblieben, zu sagen, dass eine Frau, um deren Hand jemand schon angehalten hat, um sie darf man nicht werben. Und eine Frau, deren Antrag oder eine Frau, die den Antrag eines Mannes abgelehnt hat, um diese Hand darf man wieder werben. Und der dritte Fall war, wenn jemand den Antrag gestellt hat und sozusagen jetzt Funkstille ist. Man wartet auf die Antwort der Familie. Die Familie sagt, wir schauen. Oder man ist sich nicht sicher. Man ist sich nicht sicher, hat die Familie den Antrag akzeptiert oder haben sie den Mann abgelehnt. Das ist eine kontroverse Angelegenheit unter den Fuqaha. Und Basis dieser Meinungsverschiedenheit ist der folgende Hadith von Fatima bint Qais radiallahu anha. In dem folgenden Hadith geht es darum, sie sagte radiallahu anha, dass ihr Ehemann Abu Amr ibn Hafs sich von ihr hat scheiden lassen. Und sie hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das mitgeteilt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihr gesagt, bitte halte dich während der Idda im Haus der Frau von so und so auf. Und danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Meinung geändert und gesagt, nein, die Frau so und so, da gehen zu viele Männer ein und aus und deswegen geh lieber in das Haus von Ibn Maktum. Er ist ein blinder Mann und deswegen ist es kein Problem, wenn mal etwas von deiner Aura sichtbar wird, denn der Mann kann eh nichts sehen. Und so hat sie ihre Idda-Zeit dann in dem Haus verbracht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch eine Sache vorher vergessen zu sagen, und zwar hat ihr Ehemann hat ihr ein Geschenk mitgegeben, wie eine Art Abfindung. Gerste hat er. Und als sie das gesehen hat, hat sie das für zu gering empfunden. Also ihr Mann hat sich für ihr getrennt und der Mann hat seinen Wakil, seinen Vertreter zu ihr geschickt mit ein bisschen Gerste als Geschenk sozusagen. Weil das gehört zum islamischen Umgang mit der geschiedenen Ehefrau, auch wenn man sich von ihr offiziell getrennt hat, gehört es dazu, dass man ihr etwas Schönes mitgibt, wie ein Mitgift, damit man auch nicht nur die schlechten Sachen in Erinnerung hat, sondern auch die guten Seiten dieser Ehebeziehung nicht vergisst. Auf jeden Fall, als sie diesen Sack Gerste bekommen hat, hat sie gesagt, was soll das, das ist viel zu wenig. Und daraufhin sagte ihr Ehemann oder sein Vertreter, bei Allah, dir steht eigentlich gar nichts zu an Unterhalt. Und daraufhin hat sie ihren Fall dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeführt oder vorgelegt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dem Mann Recht gegeben und gesagt, es steht dir ihm gegenüber kein Unterhalt zu. Und dann hat sich natürlich damit zufrieden gegeben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ihr dann gesagt, dass sie sich in dem Haus von Ibn Maktum ihre Zeit verbringen soll während der Wartezeit. Und dann sagte er zu ihr, sallallahu alaihi wasallam, wenn deine Zeit abgelaufen ist, also nicht die Lebenszeit, sondern die Wartezeit, die Idda, dann gib mir Bescheid. Sie sagt, als ich dann wieder halal wurde, sozusagen zum Heiraten, habe ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Bescheid gegeben. Das ist aber keine mehrdeutige Anspielung, falls jemand vielleicht auf die Idee kommt. Es könnte eine Anspielung sein, aber es war nicht der Fall. Auf jeden Fall kam dann sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und mittlerweile haben sich zwei Leute um sie beworben. Einmal Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah der Sohn von Abu Sufyan, radiallahu anhuma, und Abu Jahl. Darum hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, was ist deine Meinung zu diesen beiden? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was Abu Sufyan angeht, wortwörtlich heißt es, er nimmt seinen Stock niemals von seinen Schultern runter. Das heißt, gemeint ist damit, nach einer Auslegung, das ist die Stärkere inshallah, dass er schlägt mit seinem Stock. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie davor schützen wollen. Eine andere Auslegung ist, dass er oft auf Reise ist. Und es wäre auch ein Schaden für sie gewesen, weil eine Frau möchte, dass ihr Mann bei ihr ist. Und er sagte, was Muawiyah angeht, er ist ein armer Mensch, er hat kein Geld. Dann sagte er, heirate Usama, den Sohn von Zayd. Dann sagte sie, verkarihtu, ich habe ihn gehasst, ich habe ihn verabschiedet, ich wollte ihn nicht haben. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, heirate Usama ibn Zayd. Daraufhin sagte sie, dann habe ich ihn geheiratet und Allah subhanahu wa ta'ala hat in unsere Ehe so viel Segen gesteckt, dass andere mich um ihn beneidet haben. In diesem Hadith, der ist in Sahih Muslim überliefert worden, unter anderem, steckt viele, viele, viele gute Informationen. Natürlich, der Sinn, warum ich den Hadith erwähnt habe, ist die Tatsache, dass zwei Personen um sie geworben haben. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie konnte es sein, dass der Zweite um ihre Hand angehalten hat, obwohl der Erste schon um ihre Hand gehalten hat, weil höchstwahrscheinlich war das nicht gleichzeitig. Und das ist der Beweis mancher Ulama, die gesagt haben, dass wenn es unklar ist, darf ein anderer Mann ebenfalls um die Hand halten. Aber richtiger ist, dass eine Frau das nicht darf. Und der Beweis dafür ist ganz einfach, der erste Hadith, der bereits schon erwähnt worden ist, La yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhi. Das heißt, niemand darf um die Hand einer Frau anhalten, um deren Hand jemand, in der Hand sein Bruder bereits angehalten hat. Denn dieser Hadith ist eindeutig und macht keinen Unterschied, ob die Familie der Frau den Antrag akzeptiert hat oder ob der Antrag noch in der Schwebe steht. Dieser Hadith ist arm. Das ist ein allgemeiner Hadith, der beinhaltet alle diese beiden Fälle. Und solange er alle diese beiden Fälle beinhaltet und es keinen klaren Beweis gibt, dass einer dieser beiden Fälle ausgenommen wird, bleiben wir bei dieser allgemeinen Bedeutung. Bei dieser anderen, die Usul nennen das arm. Ja? Was ist mit dem anderen Hadith von Fatima radiallahu anha? Die Antwort lautet, dieser Hadith ist eben nicht eindeutig. Es kann sein, dass der Zweite diesen Antrag gestellt hat, obwohl er wusste, dass der Erste oder obwohl er wusste, dass der Erste gestellt hat, aber es nicht klar ist, ob sie es akzeptiert haben oder nicht. Denn wenn sie es akzeptiert hätten, dürfte er es nicht mal. Aber es besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass der eine unabhängig vom anderen den Antrag gestellt hat. Und das war's, fertig. Und deswegen hat er keine Sünde begangen. Und deswegen gilt natürlich die Regel, dass man solche Hadithe, wenn möglich, in Einklang bringt. Und hier ist die Möglichkeit ganz einfach. Und warum diese Ansicht richtiger ist, habe ich bereits dargelegt. Aber dieser Hadith von Fatima, radiallahu anha, beinhaltet viele wertvolle Informationen. Auf manche möchte ich hinweisen. Einmal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gekümmert hat um seine Geschwister und darauf geachtet hat, dass sie verheiratet sind, denn Leute, die in einer Gesellschaft leben, nicht verheiratet sind, sind also nicht übel nehmen, aber sind eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft. Insofern sind sie sicherer meistens, wenn sie verheiratet sind. Ebenfalls sehen wir in diesem Hadith, dass zwei Leute gleichzeitig in bestimmten Fällen Brautwerber sein können. Aber ebenfalls finden wir, liebe Geschwister, dass der Wali das Recht hat, in bestimmten Fällen den Brautwerber abzulehnen. Und ganz eindeutig erkennen wir, wenn man Angst hat, dass der Mann diese Frau schlecht behandeln wird, wie zum Beispiel wenn man Angst hat, dass er diese Frau schlagen wird, und auch die finanzielle Angelegenheit, die viele Geschwister vielleicht nicht wahrhaben möchten. Es reicht eben nicht aus, es reicht eben nicht aus zum Leben und zum Gutleben, dass man nur religiös ist, aber sich dieses Leben nicht leisten kann, dieses Zusammenleben nicht leisten kann. Denn Allah Azza wa Jal, er ist derjenige, der dem Ehemann diese Stellung gegeben hat, in der er ihn verpflichtet hat, für den Unterhalt seiner Frau aufzukommen. Und wenn er dieser Sache nicht nachkommen kann und die Frau verlangt aber danach, dann unterlässt er eine Pflicht, die ihm auferlegt worden ist. Und deswegen ist es ein vernünftiger Grund, wenn ein Wali diesen Brautwerber ablehnt, wenn er Angst hat, dass es seiner Tochter zum Beispiel schlechter geht als vorher, und auch den finanziellen Aspekt. Wenn man sich einigt, Alhamdulillah, ist kein Problem, aber es geht darum, darf man einem Wali vorwerfen, dass er einen Bruder ablehnt, einen Glaubensbruder ablehnt für seine eigene Tochter, wenn er arm ist, weil er sich diese Ehe nicht leisten kann. Das ist der Punkt. Wir dürfen nicht verwechseln Rechten und Pflichten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was vielleicht besser ist oder schlechter ist für die Leute. Insofern, dieser Hadith, liebe Geschwister, beinhaltet viele wertvolle Informationen, unter anderem auch die Sache mit der Riba. Ja, das ist einer der Fälle, die die Gelehrten erwähnt haben, dass man etwas Schlechtes über seinen Bruder sagen darf, auch wenn er das eigentlich nicht mag. Denn wer mag schon hören, dass man arm ist, ein armer Schlucker ist sozusagen. Ja? Das ist eine Eigenschaft, die mag man nicht bei sich sagen. Und wer mag schon, dass andere Leute wissen, dass man immer handgreiflich wird. Ja? Das ist auch eine Sache, die mag man nicht. Aber der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat uns beigebracht, dass in diesem Fall diese Sache dringend ist und deswegen erlaubt ist. Insofern, dieser Hadith ist ein sehr, sehr wertvoller Hadith. Noch zwei letzte Angelegenheiten, sehr schnell, inshallah. Der eine Punkt ist, liebe Geschwister, einfach eine Nasiha, in Bezug, die sich richtet an jeden Wali, beziehungsweise an jede Frau, um deren Hand jemand angehalten hat. Und zwar, der Ratschlag lautet, dass man sich gut überlegen soll, bevor man jemanden ablehnt. Wenn jemand zu dir kommt und um die Hand deiner Tochter oder Schwester oder Mutter, was auch immer, hält, dann sei vorsichtig, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer zu euch kommt und mit dessen Religiosität und Charakter ihr zufrieden seid, den verheiratet. Wenn ihr das nicht tut, dann wird es auf der Erde viel Unheil geben, sinngemäß übersetzt. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, ist eine Warnung davor, Leute abzulehnen, die die Bedingungen erfüllen für diese entsprechende Frau. Und insofern, wenn ein Bruder kommt, dessen Religiosität in Ordnung ist und dessen Charakter in Ordnung ist und sich auch die Sache natürlich leisten kann, dann soll man diese Person nicht ablehnen. Denn wenn man ihn ablehnt, dann kann daraus das Unheil, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, ist sicherlich vielfältig und allgemein gehalten. Aber einer davon ist, wie gesagt, woher willst du wissen, welche Person als nächstes um die Hand deiner Frau hält? Und was für eine Art Dankbarkeit ist es denn Allah azza wa jal gegenüber, wenn er zu dir jemanden schickt, der gläubig ist und religiös ist, und du lehnst ihn ab. Und das ist auch ein Ansporn darauf, dass die wesentliche Eigenschaft, die wichtigste Eigenschaft, wenn man ihr heiraten will, ist eben die Sache der Religion, des Charakters. Und das eine ist natürlich im anderen beinhaltet. Jemand könnte sagen, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Din erwähnt und Al-Khuluq erwähnt. Ja? Das nennt man, auf Arabisch sagt man, er hat erstmal einen allgemeinen Satz gesagt und danach hat er etwas erwähnt, was Teil des Ersten ist, um das zu betonen. Wie Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا. Die Engel steigen hinab und der Geist, Jibril alaihi salam. Jibril ist einer der Engel sowieso. Aber es ist eben eine Betonung. Warum? Weil der Charakter ist Teil der Religiosität und der Charakter bestimmt, wie gut das Zusammenleben stattfinden wird. Der letzte Punkt, liebe Geschwister, ist der Zeitpunkt, wann man um die Hand einer Frau halten soll. Das heißt, die Uhrzeit oder der Wochentag. Darüber ist nichts Authentisches über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Manche Ulama haben es bevorzugt, das freitags zu machen. Aber wie gesagt, da es darüber keine authentische Überlieferung gibt, dürfen wir auch nicht sagen, dass das Sunna ist und das irgendwie dem Islam zuschreiben. Insofern gibt es, genauso wie man die Gräber immer besuchen darf, gibt es auch keinen speziellen Zeitpunkt. Darf man auch wenn es ein ganz anderes Beispiel ist, inshallah, darf man auch trotzdem um jede Tageszeit, jeden Wochentag um die Hand einer Frau halten, sofern die Bedingungen, die wir vorhin erwähnt haben, erfüllt worden. Ich bedanke mich, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben, unsere Herzen reinigen, unseren Iman stärken und uns helfen dabei, das Gelernte auf beste Art und Weise umzusetzen und auch anderen Menschen weiterzugeben, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.